1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. In Anlehnung an die ARD Themenwoche Leben mit dem Tod heißt unser Thema heute Nacht genau so. Leben mit dem Tod. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, für die der Tod ein ständiger Begleiter ist. Also seid ihr vielleicht selbst todkrank? Liegt ein Angehöriger im Sterben? Wird vielleicht euer Kind seinen nächsten Geburtstag nicht mehr erleben? Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon eine schwere und gravierende Trauererfahrung gemacht haben. Wie seid ihr mit der Trauer umgegangen? Wie habt ihr die Trauer bewältigt? Wie geht es euch heute? Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Sven und der Sven ist 20 Jahre alt. Hallo Sven. Hallo Domian. Hallo Sven. So, du hast dich zu unserem Thema Leben mit dem Tod auch gemeldet. Warum? Genau. Ja, und zwar vor 2 Jahren ist mein Vater an Krebs gestorben. Und meine Mutter war danach halt so fertig mit den Nerven, dass ich sie dann halt zu mir geholt habe, in meine Wohnung mit meiner damaligen Lebensgefährtin. Mhm. Und es war dann halt so, dass meine Lebensgefährtin und meine Mutter überhaupt nicht miteinander klarkamen, weil meine Mutter auch danach psychische Probleme hatte. Mhm. Wie groß war denn die Wohnung, in die die Mutter dann zu euch gekommen ist? Ja, 81 Quadratmeter, also nicht besonders. Ja, okay. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass ich dann halt irgendwann mich entscheiden musste von meiner Freundin aus, entweder sie macht es auf jeden Fall nicht mehr mit, mhm, und entweder ziehe ich mit meiner Mutter aus oder ich bleib hier und meine Mutter muss in ein Heim. Und da war halt für mich eine harte Entscheidung. Ja, definitiv. Und von daher, weil ich halt gesagt habe, meine Mutter ist halt für mich die wichtigste Person. Mhm. Von daher habe ich halt gesagt, nee, dann ziehe ich mit meiner Mutter aus. Und dann haben wir uns halt zur zweiten Wohnung genommen, mhm, weil es ihr halt auch danach halt gesundheitlich halt auch nicht gut ging. Was hatte sie? Ja, halt psychische Probleme, mhm, und auch von dem Tod halt von meinem Vater. Mhm. Und ja, dann kam halt eins nach dem anderen, dann sind wir halt dahin und dann vor einem Dreivierteljahr in etwa kam dann auch die Diagnose, dass sie auch Krebs hat. Ach. Ja, dein Vater ist vor 2 Jahren an Krebs gestorben und von einem Dreivierteljahr kam die Diagnose, dass deine Mutter auch an Krebs erkrankt ist. Genau. In welchem Alter ist sie? 48. 48. Und sie ist dann vor 3 Tagen jetzt auch an Krebs gestorben. Sie ist vor 3 Tagen gestorben? Ja, auch an Krebs. Sie hat bis vor 2 Monaten noch mit dann bei mir gelebt und dann, weil es dann einfach auch bei mir beruflich mit der Pflege einfach gar nicht mehr ging. Ich sag nur mal, du bist 20 Jahre erst alt. Genau. Und du hast jetzt innerhalb doch recht kurzer Zeit beide Elternteile verloren. Ja. Jetzt ist die Mutter ist ja ganz frisch, dass sie verstorben ist. Genau, 3 Tage. Wie geht's dir? Ja, also geht, also mein Bruder, ich habe noch einen jüngeren Bruder, dem geht er schon eher noch näher als mir, würde ich sagen. Wie alt ist dein Bruder? 16. Und der hat bei dem Vater gelebt? Nee, bei Vater ging er natürlich nicht. Nee. Aber wo hat der hat bei meiner Tante gelebt. Ach so, mhm, ja. Weil halt meine Mutter auch damit nicht, der war halt, die Sorgerecht lag beim Jugendamt und dann hat meine Tante, bevor er in die Pflegefamilie, in eine Pflegefamilie muss, mhm, gesagt, dann nehme ich ihn zu mir. Und ja, der war halt natürlich noch mehr, also mit 16 ist man natürlich noch mehr Mutter fixiert als, mhm, mit 20. Mhm. Da hat man ja schon so ein bisschen mehr das eigene Leben. Und ja, aber wir haben auch seitdem nur einmal wirklich telefoniert, weil wirklich, muss ich sagen, eher so alleine dann ineinander brodeln. Was und, macht ihr alleine? Ja, also wir machen das eher mit uns selber aus. Ach so, mhm, ja. Als dass wir da groß reden. Wir haben noch ein kurzes Telefonat geführt von 5 Minuten, auch mit meiner Tante. Und ich habe halt sonst in der Familie keinen, mit dem ich darüber so wirklich sprechen kann. Ja. Wo ist deine Mutter gestorben? Bitte? Wo ist deine Mutter gestorben? Sie ist dann in dem Pflegeheim gestorben. Warst du dabei? Nein, war ich nicht. Also wir haben auch vorher von den Pflegern nicht wirklich, also es gab zwar eine Andeutung, dass es wirklich nicht mehr lange geht, das hat man auch gemerkt, weil sie wirklich auch teilweise echt gar nicht mehr ansprechbar war, weil sie einfach zu schwach war, um wirklich zu reden. Mhm. Aber dass es jetzt wirklich dann so schnell geht, da haben wir auch, also es kam schon relativ überraschend. Ja, manchmal ist das wirklich überraschend, auch für Fachleute ist das manchmal überraschend, auch für erfahrene Sterbebegleiter. Die Zeit, als deine Mutter dann bei dir in der Wohnung war, als ihr zusammen gewohnt habt, wie hast du dich da um sie gekümmert? Da war sie ja jetzt in der letzten Zeit eben auch schon sehr schwer erkrankt. Ja, also bis vor 2 Monaten, wo es wirklich nicht mehr ging. Also ich musste dann wirklich ganz zum Schluss, ging es wirklich dann so, dass sie zu schwach war, sich wirklich jetzt anzuziehen. Und auch Essen ging nur noch über Kleinigkeiten. Sie hat auch wirklich ganz schlecht gegessen, maximal wirklich eine Mahlzeit am Tag und war dann zum Schluss auch ganz abgemagert. Was für einen Krebs hatte sie denn? Bitte? Was für einen Krebs hatte sie? Lungenkrebs hatte sie. Mhm. Ja, das heißt, du hast ihr geholfen, hast sie in einem gewissen Maße, kann man sagen, auch betreut und gepflegt, solange es ging in deinem Haus. Mit meiner Tante zusammen. Mhm. Aber da sie selbstständig ist, hatte sie halt wenig Zeit. Mhm. Und den meisten Teil musste ich dann wirklich machen. Also sie hat sich dann vormittags viel gekümmert, wenn ich bei der Arbeit war. Was arbeitest du? Ich bin in der Ausbildung in der Bank. Ah ja. Mhm. Wie war das für deine Mutter, jetzt in den jungen Jahren von ihren jungen Söhnen, von ihrem jungen Sohn jetzt in deinem Fall Abschied zu nehmen? Hat sie darüber gesprochen? Also wir hatten wirklich ein sehr offenes und ehrliches Verhältnis zueinander. Und von daher hat man da schon drüber gesprochen, dass ihr das auch sichtlich unangenehm war. Sie hat auch immer gesagt, dass wir an ihr erspartes Konto rangehen können, davon die Pflege bezahlen. Und haben wir dann letztendlich ja auch 2 Monate dann gemacht, weil ich allein mit meinem Ausbildungsgehalt konnte das nicht. Und meine Tante lief auch nicht so gut in der Selbstständigkeit, dass sie das auch alles von sich aus tragen könnte. Das ist aber nicht die Tante, bei der der kleine Bruder wohnt, oder doch? Doch. Doch. Mhm. Das heißt, der kleine Bruder war dann auch öfter bei euch oder bei dir zu Hause und hat auch die Mutter besucht? Ja. Ja. Das schon. Natürlich. Ich meinte gerade mit der Frage auch, hast du sie erlebt, dass sie mit dem Schicksal gerungen hat, dass sie vielleicht auch zornig war, dass sie so früh gehen muss und ihre Kinder gar nicht mehr weiter erleben kann? Also am Anfang hat man es ihr schon angemerkt, dass sie auch wirklich da vehement gegen gekämpft hat und auch mit allen Mitteln, weil sie halt so früh uns noch nicht allein lassen wollte, weil, wie gesagt, mein Vater ja auch tot ist und uns einfach nicht im Stich lassen wollte, aber zum Schluss hat man schon gemerkt, dass sie sich wirklich selbst auch aufgegeben hat und nicht mehr wirklich gekämpft hat, weil es dann auch einfach von den Schmerzen her und so ging. Es war dann schon eher eine Erlösung. Wie sehr hat deine Mutter leiden müssen? Also es ging alles relativ schleppend. Es fing an, dass am Anfang es so weit ging, dass sie halt wenig gegessen hat und dass sie dann halt auch abgenommen hat, dass sie sich auch gar nicht mehr schick machen wollte. Also sie hat sich zum Beispiel vorher immer die Haare gefärbt. Das hat sie dann auch irgendwann nicht mehr gemacht, weil sie einfach keine Lust mehr hatte und sich selbst auch im Prinzip ja schon fast egal gewesen ist, wie sie aussieht. Und das war alles zum Schluss gar nicht mehr vorhanden, dass sie sich da wirklich auch... Wie hast du sie zum Schluss erlebt? Ich stelle mir das sehr qualvoll vor, wenn man dann an Lungenkrebs stirbt. Ja, also zum Schluss war es wirklich nur noch so, dass sie hat zwar wahrgenommen, dass jemand da war, sie hat, glaube ich, auch wahrgenommen, dass ich das bin, aber sie konnte nicht richtig kommunizieren und man saß im Prinzip neben ihrem Bett und hat sich schon über kleinste Sachen wie irgendwelche Bewegungen oder so erfreut, dass du gesehen hast, sie weiß, dass jemand gerade da ist, jemand, den sie kennt. Hat sie dir etwas mit in dein Leben oder auf den Weg mitgegeben? Hat sie dir etwas gesagt zum Schluss, noch etwas Wichtiges? Also den letzten Eindruck, den ich von ihr hatte, das war 2 Tage vor ihrem Tod. Ja, 2 Tage vor ihrem Tod sagte sie noch, Sven, pass bloß auf deinen Bruder auf. Und da im Prinzip denke ich mal, dass sie damit jetzt im Nachhinein denke ich darüber, dass sie da schon da gemerkt hat, dass es nicht mehr lange geht. Also ihr war ja wahrscheinlich schon länger klar, dass es eine finale Phase ist. Genau. Ja. Aber dass es wirklich dann so schnell geht, wir haben gedacht, wenigstens noch, ja, weiß ich nicht, ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr. Aber dass es dann wirklich so schnell geht, haben wir nicht mitgerechnet. Nun warst du, wie du gerade erzählt hast, warst du nicht dabei, als sie, also in der Todesstunde warst du nicht dabei. Nein. Hast du danach die Möglichkeit gehabt, dich von ihr zu verabschieden? Also ich habe danach um 4 das erfahren. Mhm. Aber man sagte mir dann, dass ich im Moment nicht die Chance habe, noch zu ihr zu kommen. Und wahrscheinlich werde ich dann erst wieder die Chance haben bei der Beerdigung. Oder beim Bestatter, wenn du den Wunsch äußerst, kannst du, es gibt ja so Trauerräume, wo man den Sarg dann aufbaut und öffnet und da kann man ja kann man ja hingehen. Wie hast du das damals bei deinem Vater gemacht? Hast du dich von deinem toten Vater verabschiedet? Warst du bei ihm? Ich war an dem Tag noch da und konnte halt auch noch am letzten Tag mit ihm Worte wechseln, aber beim Tod selber, als er dann gestorben ist, war ich nicht anwesend. Nein, das war auch in der Nacht. Ich meinte jetzt, ob du, als er denn gestorben war, ob du dann nochmal bei ihm warst. Ja, da war ich auch nochmal bei ihm. Da warst aber auch erst bei der Beerdigung. Da wurde dann aber 2 Stunden vorher auch in so einem Trauerraum nochmal der Sarg geöffnet für die Angehörigen. Du wirkst erstaunlich gefasst und stark, finde ich. Ja, aufgrund des Todes von meinem Vater habe ich das halt alles schon mal im Prinzip gemacht. Und für mich ist jetzt erstmal die oberste Priorität, dass mein Bruder damit klarkommt. Und ich bin jetzt auch erstmal 2 Wochen von der Arbeit befreit. Das ist auch richtig so, ja. Dass du dich auch um alles kümmern kannst. Jetzt steht die Beerdigung an, das muss ja alles organisiert werden. Und dass du den letzten Wunsch deiner Mutter eben auch gut erfüllst. Richtig. Dass du deinem Bruder zur Seite stehst. Das hat sie aber auch immer gesagt, dass sie da eingeäschert werden möchte. Und also sowas hat sie schon gesprochen, was nach ihrem Tod passieren soll. Und so wird das dann auch alles sein. Ja, ja. Das werde ich. Das hat sie auch damals mal aufgeschrieben. Und ich wusste auch, wo sich dieser Zettel befand. Und von daher kann ich ihr das alles so... Du hast gerade am Anfang so einen Satz gesagt, du hast eigentlich kaum jemanden, mit dem du so reden kannst, so wie wir jetzt zum Beispiel reden. Genau. Da gibt's keinen Freund, keine Freundin. Ich habe jetzt wieder eine neue Lebensgefährtin. Das ist auch so mit der Hauptperson, mit der ich über sowas sprechen kann. Aber zum Beispiel zu meiner Tante oder zu meinem Bruder, da habe ich so ein Behagen, dass ich da eventuell auch dazu emotional reagieren würde. Und da scheue ich mich im Moment noch ein bisschen vor. Wobei ich ja immer glaube, dass es gut ist, gerade auch mit deinem Bruder hast du, hast ja auch eine enge Verbindung zu deinem Bruder, dass du irgendwann schon offen das Gespräch suchen kannst. Ich glaube, das hilft ihm und wenn ihr auch zusammen weint, dann ist das auch gut und richtig. Es ist besser, als wenn sich zu viel anstaut an Emotionen und Gefühlen. Ja, ich denke auch, also das Gespräch werde ich auf jeden Fall noch suchen, aber ich habe jetzt erstmal auch, dass ich für mich erstmal realisiere. Ja, genau, genau. Und dass ich da, natürlich wird es da auch noch ein Gespräch drüber geben, aber eventuell erstmal mit ein bisschen Distanz. Zum Tod. Mensch, Sven, das tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Also das ist ein harter Schlag, wenn man in dem Alter beide Eltern verloren hat und das alles miterlebt hat auch. Ich glaube, dass du zum Tod eine ganz andere Beziehung jetzt schon hast als fast alle in deinem Alter. Ja. Weil du das so erlebt hast. Ja. Wenn du möchtest, biete ich dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Ja, gerne. Gut, das machen wir. Vielleicht kann der dir auch noch den einen oder anderen Tipp geben, wohin du dich wendest, wenn du doch mal ausführlicher sprechen möchtest. Ja. Lieber Sven, alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit. Und vielen Dank. Du legst auf und Henning ruft dich gleich an. Alles klar, besten Dank. Tschüss, tschüss, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute im Rahmen der ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die, ja, für die der Tod ein ständiger Begleiter ist. Sei es in dem Sinne, dass sie selbst vielleicht, dass ihr selbst schwerst krank seid und es absehbar ist, dass ihr sterben müsst. Oder in dem Sinne, dass ihr einen Angehörigen bald verliert oder verloren habt. 0800 220 50 50 und hier ist Stefanie. Stefanie ist 28. Guten Morgen, Stefanie. Hallo, Domian. Warum hast du dich zu dem Thema heute gemeldet? Ja, ich habe angerufen, weil ich eine kleine behinderte Schwester habe. Ja. Und die ist auf die Welt gekommen, als ich 10 Jahre alt war. Und die ist durch einen Ärztefehler behindert auf die Welt gekommen. Die hatte Sauerstoffmangel bei der Geburt. Und dadurch sind Teile vom Gehirn einfach abgestorben, die nicht mehr reparabel waren oder sich nicht mehr nachgebildet haben. Welche Folgen hat das dann für das Kind gehabt? Also sie hatte eine Spastik und sie konnte nicht sprechen oder sich ausdrücken. Das Ganze lief immer nonverbal ab. Man wusste nicht, was sie sieht und hört. Also das war prinzipiell in Ordnung, so organisch. Meinst du, aber man wusste einfach nicht, was verarbeitet wird. Also man kann nicht sagen, ob es eine geistige Behinderung war. Doch, also es war eine geistige Behinderung und auch eine körperliche Behinderung. Doch beides. Was ist dann, ja, was ist dann aus der kleinen Schwester geworden? Die ist letztes Jahr im Mai mit 16 Jahren gestorben. Mhm. Und das war so, dass sie in der Nacht gestorben ist. Also sie ist eingeschlafen und dann nicht mehr aufgewacht. Und meine Eltern haben das in der Nacht noch gemerkt und haben sich dann von ihr verabschiedet, erstmal in einer Ruhe. Und ich habe noch zwei ältere Geschwister und wir sind dann im Laufe des nächsten Tages informiert worden. Und wir haben uns dann als Familie ganz speziell verabschiedet, weil meine Schwester halt ganz der Mittelpunkt einfach der Familie war, lange Zeit, weil es auch unheimlich viel, als sie geboren wurde, durcheinander gewirbelt hat, weil sich unsere ganze Familie auch einfach dadurch verändert hat. Mhm. Und weil die schwere Behinderung eben die ganze Aufmerksamkeit und die Kraft der Familie auch gefordert hat. Ja, genau so war es. Ja. Und entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass auch die Bindung sehr eng war zu der kleinen Schwester. Ja, sehr. Also das hat man auch immer gemerkt. Sie hat auch auf uns alle immer sehr speziell reagiert. Sie konnte sich ja nur durch ihren Körper ausdrücken, so wie sie sich wohlgefühlt hat. Mhm. Und das hat sie aber auch bei jedem gezeigt. So. Sie hat jeden erkannt und jeden eingeordnet von euch. Ja. Mhm. Ja. War denn zu erwarten gewesen, dass sie mit dieser offensichtlich doch sehr schweren Behinderung so alt wird? Also sie hatte keine eingeschränkte Lebenserwartung, das gar nicht. Aber uns war schon bewusst, dass sie jetzt nicht so alt werden wird. Mhm. Aber also wir haben schon alle damit gerechnet, dass sie noch länger lebt. Das war jetzt nicht zu dem Zeitpunkt so vorhersehbar, obwohl es in den Monaten davor schon immer mal wieder sehr schwierige Phasen gab, weil sie so Atemaussetzer hatte, nachts und tags. Weiß man denn, an was sie dann letztendlich gestorben ist? Nee, das weiß man nicht. Mhm. Du wolltest gerade sagen, dass die Familie dann in einer besonderen Art getrauert hat. Aha. Sie ist von Samstag auf Sonntagnacht gestorben. Und wir hatten sie dann insgesamt noch bis Montagabend bei uns im Haus. Mhm. Und sie war halt in ihrem Zimmer. Und wir haben sie dann selber noch gewaschen, weil das halt zu uns als Familie einfach mit dazugehört hat. Das war das, wie wir sie immer täglich gepflegt haben. Mhm. Und deswegen war das so ein Teil vom Abschied, sie auch selber zu waschen und dann in ihr Kleid, also ihr Kleid anzuziehen. Mhm. Wir haben dann einen Sarg bestellt, der war gelb, weil sie unheimlich gern die Sonne und die Natur mochte. Mhm. Und da war so eine Blumenwiese drauf und der Sarg war gefüllt mit Heu und darüber war ein Tuch gespannt. Also sie hat da sehr weich drin gelegen. Mhm. Also der Sarg roch dann sogar gut, nämlich nach Heu und nach Wiese. Ja, und ein bisschen und Lavendel war noch drin. Ja, genau. Mhm. Und wir haben sie dann auch selber eben in unserem Haus in den Sarg reingelegt und dort uns von ihr verabschiedet. Mhm. Und haben uns dann nochmal, als die Beerdigung war oder Trauerfeier, haben uns dann da nochmal von ihr verabschiedet. Die Zeit. Aber das war unheimlich wichtig, dass wir so lange auch von ihr Abschied genommen haben, weil wir wirklich jeden Tag mehrmals dann in dieses Zimmer rein sind und das so eine Mischung war, aus dass wir ganz viele Erinnerungen ausgetauscht haben und gelacht und geweint haben und sie immer noch mit dabei war und wir so langsam von ihr Abschied nehmen konnten. Das war ja früher auch gute Tradition, dass man die Verstorbenen noch lange im Haus oder in der Wohnung belassen hat. Ja. Das ist heute ja leider alles, heute werden die Verstorbenen ja in der Regel relativ schnell entsorgt und man sieht sie dann gar nicht mehr wieder. Ja, nee, das wollten wir nicht. Als sie im Haus war, bist du auch mal eine Weile mit ihr alleine im Zimmer gewesen. Ja. Was hast du dann in diesem Zimmer gemacht? Sie lag tot in ihrem Bett oder im Sarg schon. Mhm. War ein sehr natürlicher Umgang, weil ich sie auch mit gewaschen habe und weil es irgendwie so war, als würde sie einfach nur schlafen. Dadurch, dass sie ja auch im Schlaf in ihrem Bett gestorben ist. Mhm. Und ich habe ganz normal mit ihr geredet. Und ich glaube am Anfang, bis das realisiert ist, dass sie wirklich gestorben ist, das hat auch eine Zeit lang gebraucht. Mhm. Und ich habe, als ich allein war, ihr nochmal gesagt, wie viel sie mir einfach bedeutet hat und auch viel geweint. und mir ja langsam so ein Bild geformt, was ich denke, wie es ihr jetzt gehen könnte. Mhm. Hast du sie auch dann noch oft angefasst und gestreichelt? Ja. Ja. Ja. Nun lag da ja auch eine Nacht dazwischen. Wie schläft man in einem Haus, wenn man weiß, im Nebenzimmer liegt ein Toter? Wir haben nicht, also meine Eltern haben im Haus geschlafen, aber meine Geschwister und ich, weil die auch Familie haben, wir haben dann woanders geschlafen, weil das zu viel gewesen wäre in dem Haus. Ich glaube, ich habe auch nicht, ich könnte es aber gar nicht mehr sagen, ich glaube, ich habe auch nicht im Haus geschlafen. Aber wenn, dann habe ich gut geschlafen, weil ich keine Erinnerungen mehr dran habe. Mhm. Aber auch noch eine Frage, so eine ganz praktische Frage, wenn ein toter Mensch dann relativ lange im Haus oder in der Wohnung bleibt, kann man dann auch ganz normal essen? Mhm. Ja, wobei das sowieso sehr im Hintergrund stand. Mhm. Also wir haben schon gegessen, aber es lag einfach nicht der Schwerpunkt drauf. Also Verstehe. Ich kann von mir sprechen, mir war Essen in den ersten Wochen und Monaten danach sowieso... Mhm. Also dann, ich musste es machen, aber es lag keine Wertigkeit da drauf. Nun war deine kleine Schwester sehr, sehr, sehr krank, sehr behindert. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hattet ihr sie sehr lieb und sie stand im Mittelpunkt der Familie. Als sie dann verstorben war und du das etwas verarbeitet hast, gab es da Momente, wo du dachtest, vielleicht hat sie es jetzt noch besser? Ja, also das habe ich schon... relativ früh gedacht, weil wir eine gläubige Familie sind und eben daran glauben, dass es den Menschen danach auch besser geht. Wobei ich mir das sehr schwer vorstellen kann, inwiefern es besser geht. Also weil ich sie nun mal nur mit der Behinderung kenne und eben mir nicht vorstellen kann, ist sie jetzt gesund oder was macht sie jetzt? Ich glaube einfach sehr abstrakt daran, dass es ihr jetzt, egal wo sie ist, besser geht. Du sagst, also, du bist oder ihr seid eine sehr gläubige Familie. Ja. Stellt man sich da die Frage, warum hat Gott meine kleine Schwester behindert zur Welt kommen lassen? Die habe ich mir auf jeden Fall früher gestellt. Es gab auch eine Phase, wo ich sehr, sehr zornig war. Auch auf den Arzt, der das Ganze eben verursacht hat. Mhm. Und die kam jetzt auch noch mal hoch, als sie gestorben ist, also diese Wut. Mhm. Wobei ich jetzt inzwischen einfach mehr auf das Handeln von den Menschen, also meine Wut habe und nicht auf Gott. Mhm. Weil eigentlich sind es die Menschen, die Fehler machen und die nicht dazu stehen und nicht Gott. Nun habt ihr das, finde ich, sehr richtig und sehr beeindruckend und sehr schön zelebriert. Ich finde, ihr habt das genau richtig gemacht. Dennoch, wie lange hat es gedauert für dich? Nun ist ja eine Weile vergangen, bis du so einigermaßen ja vielleicht deinen Frieden mit diesem Todesfall gemacht hast. Oder hast du ihn noch nicht gemacht? Ich habe ihn schon gemacht. Ich glaube, es hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis es wirklich zum ersten Mal wieder so mehr, also ein bisschen besser ging. Mhm. Oder ja, um einiges besser ging. Aber es hat schon nochmal den Geburtstag und auch den Todestag gebraucht, um zu sagen, und jetzt habe ich nochmal mehr, ein besseres Gefühl dazu. Mhm. Und ich habe das zum ersten Mal geschafft, diese Tage auch zu überleben. Mhm. Und ich merke schon, dass wir als Familie auch nochmal ganz anders seitdem zusammenstehen. Mhm. Gehst du sie oft besuchen auf dem Friedhof? Wenn ich bei meinen Eltern bin, ich wohne 300 Kilometer weit weg. Mhm. Und von daher ist es immer was, wenn ich dort bin, wobei der Platz auch nicht so entscheidend für mich ist. Mhm. Also er ist nett oder schön, auch mal da zu sein und ich weiß auch, dass er meinen Eltern viel bedeutet, aber für mich ist der Ort das Zuhause, dort, wo sie gelebt hat oder auch der Wald, wo sie total gerne war. Das sind für mich Orte, wo ich auch gern mit meinen Eltern hingehe, weil sie das auch so zelebrieren, dann ab und zu Spaziergänge sozusagen. Das kann ich sehr gut verstehen, Stefanie. Liebe Stefanie, vielen Dank für deinen Anrufen, für die eindrucksvolle Schilderung, wie ihr das gemacht habt und wie ihr mit dem Todesfall und wie du da mit der Trauer umgegangen bist. Ja, danke, dass ich mit dir sprechen will. Vielen lieben Dank und dir wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Ina und Ina ist 38. Guten Morgen, Ina. Ja, morgen, Domian. Ina, unser Thema Leben mit dem Tod. Du hast dazu angerufen. Ja, also ich lebe, wenn man es so sieht, schon 8 Jahre mit dem Tod. habe mit dem 30. Lebensjahr meine erste Krebsdiagnose erfahren. Was für ein Krebs war das? Mittlerweile, genau auf meinen 30. Geburtstag, bin jetzt 38 und habe 4 verschiedene Krebsarten. 4 verschiedene Krebsarten? Ja. Und alle sind akut? Mehr oder weniger. Es hat 2004 mit dem sogenannten Aderhautmelanom angefangen. Das ist Augenkrebs. Augenkrebs? Ja. Wie nennt man das? Aderhautmelanom. Aderhautmelanom, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist ein Melanom in der Aderhaut im Auge. Mhm, und 2004, das kennt auch so gut, oder damals kannte es auch so gut wie keiner. Es hat in Deutschland damals 2004 die Charité in Berlin behandelt und die Klinik, die Uniklinik in Essen. Mhm. Das sind auch die beiden Forschungskliniken, die daran arbeiten. Mittlerweile gibt es noch 2 weitere Kliniken in Deutschland. Und es die an diesem Krebs arbeiten oder an dem? Genau, die an diesem Krebs arbeiten und den auch behandeln. Auch niedergelassene Ärzte, ja. Augenärzte kennen den eigentlich auch gar nicht. Also es ist eigentlich selten, dass ein Augenarzt den sieht. Ja. Erkranken an diesem Aderhautmelanom eigentlich jedes Jahr 300 Leute. Aber es hat ein Augenarzt bei dir festgestellt, der hat gesagt, da stimmt irgendwas nicht? Ja, so ungefähr. Ich lag im Krankenhaus, weil man dachte, ich hätte Leukämie, wo die Symptome eigentlich zu diesem Aderhautmelanom gar nicht passen. Lag dann 2 Monate auf dieser Leukämiestation, wo man dann wusste, dass ich einen Tumor haben muss, aber nicht wo. Mhm. Und im Laufe der ganzen Untersuchungen hat ein Augenarzt festgestellt, dass ich, er meinte, einen Leberfleck im Auge habe, es könnte auch eine Metastase sein, und hat mich nach der Uniklinik Essen überwiesen. Und dann kam man auf die Spur. Hast du gerade gesagt, es sind 4 Krebsarten, die du hast. Was sind die anderen 3? Dann hatte ich genau ein Jahr später, auch im Sommer 2005, bei einer ganz normalen Routineuntersuchung bei der Frauenärztin einen Tumor im Eierstock festgestellt worden. Wie gesagt, das Auge vorher ist bestrahlt worden und die Narbe der Tumor sollte durch die Bestrahlung im Laufe der Zeit immer kleiner werden. Mhm. Da komme ich nämlich auch gleich nochmal drauf zurück. Sagen wir mal zunächst, damit ich mir das so vorstellen kann, die Krebsarten. Also es gibt diesen Augenkrebs, also es gibt Eierstockkrebs. 5 Eierstocktumor. Ja, und dann? Und dann hatte ich 2-mal Schwarzenhautkrebs und habe jetzt Knochenmetastasen. Hängen diese Krebserkrankungen miteinander zusammen? Bedingen also, die sich? Der Eierstock könnte selbstständig sein, dass da vielleicht mal eine Zyste war, was sich im Tumor gebildet hatte. Aber die Hautmelanome könnten von dem Aderhautmelanom. Das hatte ich gerade auch so laienhaft mir gedacht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Kannst du richtig gucken noch? Also ich habe 2007, wie gesagt, deswegen. Das Auge ist ja bestrahlt worden. Der Bestrahlungsträger wird also in das Auge rein operiert. Der Strahlenarzt rechnet aus, wie lange das drin bleibt. Der Bestrahlungsträger wird in das Auge einoperiert. Was heißt das? Das heißt, dass die Bindehaut auf die Seite gesetzt wird. Dann wird so ein Strahlengerät, so ein ganz kleines, in das Auge rein operiert. Die Bindehaut immer drüber. Also Nanotechnologie ist das fast schon. Ja. Ach, das ist ja Wahnsinn. Dann hat man das, kann man das Zimmer auch nicht verlassen, man kann auch keinen Besuch bekommen, man hat ein Schild an der Tür vor sich, radioaktiv. Weil man guckt radioaktiv dann mal, ein bisschen salopp gesagt. Genau, also ich bin... Merkt man das eigentlich in deinem Auge? Ab dem Moment der Bestrahlung fängt man an, das Augenlicht zu verlieren. Ach so. Wenn man das Augenlicht, also wenn man das Auge behält, wird man schrittweise blind drauf. Das bezieht sich ja auf ein Auge. Genau, auf ein Auge. Jetzt fassen wir das mal ein bisschen zusammen. 8 Jahre ist eine lange Zeit. 4 Krebserkrankungen sind der Horror. Ja. Du hast Bestrahlung, du hast Chemotherapie, bist du auch operiert worden? Bin auch operiert worden. Ist das jetzt so, dass es dich unglaublich natürlich belastet? Das ist ja völlig klar. Aber so mit der Hoffnung, man kann überall noch immer wieder was machen? Oder sagen die Ärzte zu dir letztendlich, also eigentlich bin ich austherapiert, weil das hat ja dann nach dem Eierstock war das ja so, dass die Bestrahlung von dem Aderhautmelanom wieder angefangen hat zu bluten. Die Bestrahlungsstelle, also der Tumor, der zurückgehen sollte, der war auf dem Weg der Verbesserung, der ist also durch die Bestrahlung kleiner geworden, hat angefangen zu bluten durch eine Entzündung. Mhm. Blut ist eine Nahrung für jeden Tumor. Mhm. Und dann habe ich 2007 das Auge verloren. Mhm. Bin jetzt also. Wenn du sagst, ich bin austherapiert, heißt das auf gut Deutsch, man kann nichts mehr machen? Man kann nichts mehr machen. Es ist alles gemacht. Also ich bin auch Morphinpatientin, ziemlich hoch. Das heißt, für den Knochenkrebs. Das heißt, du wartest, wie lange es auch dauern mag, auf den Tod. Ja, ich war auch schon mal den Tod von der Krippe gesprungen. Mhm. Vor 2 Jahren ungefähr, so kurz vor meinem 36. Geburtstag, hatte das Gefühl vorher, es geht zu Ende, mir ging es überhaupt nicht gut. Ich habe auch nur noch irgendwie 38 Kilo gewogen, konnte nichts mehr zu mir nehmen. In der Zeit ist auch mein Magen kaputt gegangen. Du hast dich dann wieder berappelt. Weil ich einer Freundin versprochen habe, mindestens 40 zu werden. Mindestens 40 zu werden? Genau. Da hat die Kraft der Überzeugung hat dann dich wieder zurückgeholt ins Leben. Genau, ich liebe das Leben, ich möchte nicht sterben. Ich sage auch immer, ich lebe nicht mit dem Krebs, sondern der Krebs lebt mit mir. Mhm. Aber Ina, wenn du das so sagst, ich liebe das Leben und ich möchte nicht sterben. Ja. Was ist das für ein Gefühl, letztendlich unter diesem Damoklesschwert zu leben, zu sitzen, zu wissen, da ist ganz viel Krankes in mir und das kann, wenn ich Pech habe, vielleicht im nächsten Monat komplett zuschlagen. Was ist das für ein Gefühl? Manchmal ein sehr erdrückendes Gefühl. Auch, dass du zu einer Depression dann neigst? Jein. Also mir ging es nur. Ja, ich stand mal kurz davor, aber ich habe eine gute Therapeutin. Mhm. Auch stellt sich ja immer die Frage, das habe ich ja schon mit vielen Leuten besprochen, die Frage des Zorns auf das Schicksal. Du bist eine Junge, das hast du nicht. Überhaupt nicht. Also viele würden vielleicht sagen, mein Gott, warum trifft es mich und warum dann trifft es mich so hart vierfach in meinem jungen Alter? Das hast du nicht. Ja, einmal eine Phase gehabt, wo ich auch wirklich auch bitterlich geweint habe, habe wie so ein kleines Kind bei meinem Vater im Schoß gelegen und habe geweint und der arme Mann war damit überfordert, ist dann auch gegangen und da hat meine Stiefmutter sich um mich gekümmert, konnte mich aber auch über 3 Stunden nicht beruhigen. Mhm. Das war eigentlich so das Einzigste. Hast du einen Partner oder lebst du alleine? Ich lebe alleine mit meinem Hund. Mit deinem Hund, was ja auch ein wichtiger Partner ist, ein fester Freund. Du sagst, ich liebe das Leben und ich möchte so lange wie möglich noch leben. Ich sag jetzt mal, ich hatte das Glück, dass die Metastasen sich in die Knochen gesetzt haben, weil damit kann man gut 12 Jahre überleben. Aber du musst Morphium nehmen? Ich nehme Morphium. Hättest du zu starke Schmerzen? Ja. Ja. Du sagst, ich liebe das Leben. Was bedeutet und was ist der Tod für dich? Ich habe jetzt keine Angst mehr vor dem Sterben. Ich habe mich auch jetzt mittlerweile mehrfach abgesichert, beim Notar Patientenverfügungen gemacht. Mhm. Sollten eigentlich immer alle Leute machen, auch die Gesunden. Genau, ich komme aus der Pflege und habe es auch leider erst gemacht, als ich krank war, wo ich jahrelang selber Krankenschwester war. Was steht in dieser Patientenverfügung drin? Dass ich auf gar keinen Fall künstlich ernährt werden möchte, wiederbelebt werden möchte. Ich möchte einfach nur schmerzfrei sterben. Das heißt, du würdest dann auch auf eine Palliativstation gehen wollen oder in den Hospiz? Ja, da jetzt auch, es hat angefangen, wo ich vor 2, 2,5 Jahren, wo man dachte, wo es eigentlich fast zu Ende war. Seitdem werde ich ambulant vom Hospizverein hier in Düsseldorf betreut. Ah, das ist ja gut. SHPV ist das, ne? Der ambulante Hospizdienst, das ist ja gut, ja. Genau. Und du bist zufrieden damit? Ich bin sehr zufrieden damit. Die Dame, die mich betreut, kommt im Moment, weil es mir relativ in Anführungsstrichen gut geht, kommt sie alle 2 Wochen. So 2, 3 Stunden. Und dir ist es wichtig, so lange wie möglich wahrscheinlich zu Hause zu bleiben. Genau. Ich kriege meinen Haushalt so fast selbstständig hin, habe Pflegestufe 1, kriege aber auch Hilfe. Ich kann jetzt keine Fenster mehr putzen, schwere Sachen. Jetzt hatte ich dich gerade gefragt und du hast auf das Sterben geantwortet. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ich hatte dich gefragt, was ist und bedeutet der Tod für dich? Nicht, dass ich meinte, nicht der Sterben, denn der Tod. Also mittlerweile anders. Als ich die starken Schmerzen hatte und mir so schlecht ging, wäre der Tod für mich eine Erlösung gewesen wegen den Schmerzen. Ja. Glaubst du an ein Weiter danach? Ja. Ich denke, da gibt's irgendwas Schönes. Tröstet dich das? Ja. Ja, auf jeden Fall. Nicht? Das, auf jeden Fall. Das tröstet mich auf jeden Fall. Ich denke, das wird irgendwas ganz Tolles sein. Ina, du bist eine sehr tapfere Frau. Das mag ich auch so in der Art, wie du redest. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn ich dich näher kennenlernen würde, würde mein Eindruck sich bestätigen. Ich bin ganz sicher. Wenn man so mit einer so schweren Erkrankung so umgeht wie du, ist man tapfer. Und dann liebt man auch das Leben. Und ich glaube, dann genießt man das Leben auch in vollen Zügen, solange das Leben noch da ist. Eben, ich bin jetzt eben halt auch berentet. Mhm. Finanziell sehr eingeschränkt, aber ich kann trotzdem mein Leben genießen. Also ich brauche dafür jetzt nicht große finanzielle Sachen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, Ina, dass du noch viel Leben wirst genießen können. Von ganzem Herzen. Und ich wünsche dir, wenn es dann soweit ist, dass es schnell geht und schmerzfrei sein wird für dich. Weil, ganz kurz noch, ich bin mit dem Morphin relativ hoch. Mhm. Wenn es jetzt noch hörst, dann bräuchte ich eine Pumpe und das versuche ich so lange wie möglich rauszuzögern und das kann ich eigentlich ganz gut mit Bewegung und frischer Luft und meinen Hund. Sehr gut. Genau, der Hund ist wichtig. Der ist wirklich verdammt wichtig. Ich drücke die Daumen, dass es dir noch lange relativ gut geht. Von Herzen wünsche ich es dir. Okay, alles danke Gute, dir. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht: Leben mit dem Tod. Und der nächste Anrufer ist Wolfgang und Wolfgang ist 43. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen. Wolfgang, du hast dich zu dem Thema auch gemeldet. Warum? Weil 2009 meine Kinder gestorben sind. Deine Kinder? Beide. Ja, Kinder, zwei Stück. Und zwar, sie sind durch die Hand ihrer eigenen Mutter gestorben. Wie alt waren die Kinder? 12 und 13. Die Mutter hat sie umgebracht? Ja, sie hat sich mit ihrem neuen Ehemann und natürlich die Kinder umgebracht. 2009. Ja. Das ist ja unglaublich. Wie hast du es erfahren? Morgens um 6:30 hat die Polizei mich dann aus dem Bett geklopft. 3 Tage vorher hatte ich mich von meiner Lebenspartnerin da getrennt. Also von einer neuen Lebenspartnerin? Ja. Nicht von der Mutter? Von der Mutter. Ich war dann mit einer anderen Frau zusammen. Mhm. Die meinte dann, sie möchte dann Hals über Kopf auf Freunde hören und ist dann nach Spanien mit ihren Kindern gegangen. Und da war ja für mich ja erstmal schon mal wieder die Welt auch zu Ende. Und dann kriegst du einen Anruf. Die Polizei stand direkt vor der Tür. Ach so. Mhm. Die Klingel hatte ich abgestellt, weil ich Ruhe haben wollte. Und dann haben die aber am Schlafzimmerfenster geklopft, weil die gesehen haben, dass da wohl Fernseher an ist. Ja, und dann hat man mir gesagt, dass sie sich und die Kinder umgebracht hat. Aber das kann man doch in dem Moment wahrscheinlich überhaupt nicht glauben. Nee, das habe ich in dem Moment auch erstmal so nicht geglaubt. Dann hat die Polizei mich gefragt, können wir sie alleine lassen? Ja, das habe ich da sicher. Und dann sind die einfach gegangen und haben mich wirklich da alleine stehen lassen. Ja, und du wusstest dich nicht irgendwo an wen zu wenden? Nö. Man will doch dann auch Einzelheiten. Haben sie dir denn gesagt, wie sie das gemacht hat? Sie haben mir nur gesagt, Kohlenmonoxidvergiftung. Mehr war da erstmal nicht von denen zu erfahren. Du hast denn hinterher mehr erfahren. Wie hat sie es letztendlich dann genau gemacht? Sie hat, oder beziehungsweise er, war ja da wohl mit der Haupttäter, sag ich mal. Die haben einen Holzkohlegrill angezündet, haben gewartet, bis der nur noch glüht und hatten dann im Vorfeld die Kinder mit Medikamente betäubt. Und hatten den Grill wahrscheinlich in der Wohnung? Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Gestellt. Mhm. Ja. Mhm. Ging dieser Fall nicht auch durch die Presse? Ja, richtig. Ich meine, mich jetzt gerade zu erinnern, wo du das so erzählst, mit dem Grill im Schlafzimmer und Kinder. Mhm. Ja. Und einen Tag später ist da irgendwo eine Frau vorm Zug oder so gekommen. Da haben sie erst vermutet, dass es einen Zusammenhang noch gibt. Aber auf jeden Fall, man hat mich dann einfach stehen lassen. Und ich sag mal, ich stand 2 Zentimeter davor, oben vom Balkon zu springen. Also nochmal, die Polizei kommt zu dir, die sagt dir diese unfassbare Nachricht, ihre Ex-Frau und ihre beiden Kinder sind tot, die Frau ist schuld daran oder die Kinder sind umgebracht worden. Dann geht die Polizei, was ich unfassbar finde, dann geht die Polizei wieder weg. Was hast denn du dann gemacht? Ich habe im ersten Moment, ich bin nach oben gegangen, habe mich im Schlafzimmer hingelegt und habe erstmal geschlafen. Wahnsinn, ne? Was man so im Schock macht. Ja. Du hast geschlafen. Das habe ich im Nachhinein auch gesagt. Wie konnte man oder wie konnte ich mich da hinlegen und schlafen? Ja, aber da ist man ja nicht Herr seiner selbst. Da haben ja fremde Kräfte reagiert in dir. Du hast geschlafen. Wie lange hast du geschlafen? Oh, ich glaube, ich habe einen Tag komplett durchgeschlafen. Ach. Aber dann wacht man irgendwann auf. Und dann erinnert man sich. Ich bin nur wach geworden, weil die Arbeitskollegin angerufen hat und gesagt hat, ich müsste dringend arbeiten kommen, weil eine Aushilfskraft ausgefallen ist. Und da habe ich ihr gesagt, nee, ich kann nicht arbeiten kommen, meine Kinder sind tot. Und in dem Moment habe ich das dann auch erst wieder richtig realisiert. Wo hast du dich denn dann hingewendet? Dann kamen doch die Fragen und du wolltest doch sicher nähere Informationen haben. Ich habe dann irgendwann mal mit dem oder bei der Polizeiwache nochmal angerufen, dass ich den Polizeibeamten nochmal sprechen kann, dass er mir nochmal irgendwo eine Telefonnummer gibt, wo ich mich dran wenden kann. Verstehe. Dann habe ich in Bad Bramstedt mit der Polizei gesprochen. Mhm. Und die haben mir so im Groben am Telefon was erzählt und haben mir dann gesagt, dass ich ja nun mal eh nach da oben kommen müsste, wegen den Formalitäten für die Kinder und. Und da war ich froh, dass mein Bruder für mich da war und der mit mir auch darauf gefahren ist. Musstest du oder wolltest du deine Kinder nochmal sehen? Ich wollte es. Weil ich auf der einen Seite nicht glauben konnte, dass sie tot sind. Oder sie sahen wahrscheinlich aus, als würden sie schlafen. Ja, richtig. Mhm. Weiß man etwas mittlerweile, warum das geschehen ist, dieses große Unglück? Also, so wie die Polizei sagt, der Hauptgrund war, weil die sich einen Kredit bei der Bank erschlichen haben, die Bank dahinter gekommen ist, und die wollten einen Strafantrag stellen gegen beide. Okay, aber warum haben sie die Kinder mitgenommen? Das habe ich im Nachhinein von der Großmutter von meiner Ex-Frau erfahren. Sie hat immer gesagt, wenn ich mal sterbe oder wenn ich mal mich umbringe, nehme ich die Kinder mit. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Die Kinder waren 12 und 13 Jahre alt. Richtig. Wie lange warst du mit dieser Frau zusammen? Lange. Wir haben 1995 sind wir zusammengekommen und haben es nur bis zu diesem siebten verflixten Jahr geschafft. Aber die Kinder waren 12 und 13. Ja, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den Kindern. Ich habe sie auch immer regelmäßig geholt. Nee. Ach so, die Kinder. Ich verstehe jetzt, ja. Mhm. Immerhin, 7 Jahre, da lernt man schon einen Menschen kennen. Hast du sie so damals auch kennengelernt, dass sie so eine, da muss man ja schon eine sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen mag, eine höchst krankhafte Ader haben, wenn man so denkt und. Nee, sie hat sich nachdem wir uns getrennt haben, hat sie verschiedene Partner gehabt und da hat sie erst dieses Verhalten an den Tag gelegt. Ich bin dann auch mit meiner Schwester zusammen zum Jugendamt. Habe versucht, dass die Kinder da rauskommen, weil wir gemerkt haben, dass die Frau psychisch labiler wurde. Und da hieß es von Seiten des Jugendamtes, ich sollte mich nicht so anstellen. Meine Ex-Frau wäre ja kompromissbereit. Du machst würde sicher, ja mitarbeiten. Du machst sicherlich heute. Habe ich dem Jugendamt schon gesagt, vielleicht wollt ihr warten, bis den Kindern was passiert. Ich verstehe. Das heißt wieder mal ein Fall, wo ein Jugendamt versagt hat. Ja. Die haben auf ganzer Linie versagt. Selbst die Schule hat beim Jugendamt angerufen und hat da Alarm gegeben, weil die Frau sich um nichts gekümmert hat. Hast du im Nachhinein da etwas unternommen? Hast du Anzeige erstattet oder was man da auch immer machen kann? Gegen wen soll ich da Anzeige erstatten? Ich weiß nicht, wie man sich da im Nachhinein noch wehren kann und was unternehmen kann. Wusste ich auch nicht. Ich habe auch in dem Moment auch gar nicht daran gedacht. Das verstehe ich. Ich war einfach nur sauer. Ja, und natürlich geschockt, dass deine Kinder... Jugendamt. Wie war dann die Beerdigung? Sind die Kinder zusammen mit deiner Ex-Frau beerdigt worden? Nein. Die Kinder wurden getrennt beerdigt. Getrennt heißt? Ich habe mich geweigert, dass die Mutter damit den Kindern beerdigt wird. Das heißt, das hast du in die Hand genommen und die Kinder haben ein Grab, was du betreust und die Frau und ihr Freund sind irgendwo anders beerdigt. Die sind zwar auf demselben Friedhof, weil der Ex-Schwiegervater hat auch versucht, an die Urnen der Kinder dranzukommen. Hinterlistige Art und Weise. Das heißt, es gab sogar aber in dem Unglück noch wieder Streit hinterher. Ja, richtig. Mein Gott. Ich sag mal, da muss ich Gott sei Dank sagen, dass bei der Stadt Bottrop die gute Dame aufgepasst hat, weil es 2 Uhren Anforderungsscheine gab für die Kinder. Und sie dann gesagt hat, da stimmt was nicht und hat dann meinen Bestatter angerufen und hat nachfragen lassen. Jetzt sind 3 Jahre vergangen. 3 Jahre sind eigentlich. Ja, genau. Es sind bei so einer Katastrophe sind 3 oder fast 4 Jahre nicht viel. Wie ist dein emotionaler Zustand heute? Der ist doch genauso wie früher. Wenn ich jetzt auch auf den Friedhof zwischendurch gehe, dann kommt alles wieder hoch, was passiert ist. Mhm. Und ich nun halt auch weiß, dass meine Ex-Frau da nicht weit von den Kindern wegliegt. Bist du da schon mal vorbeigegangen an dem Grab von der Ex-Frau? Bin ich schon. Und was? Ich musste mich echt zügeln, da nicht alles runterzutreten. Aus lauter Wut. Kann ich verstehen. Sollte man natürlich nicht machen, aber verstehen kann ich. Ja. Und dann finde ich es immer lustig, wenn die Psychologen sagen, die Frau war krank. Mhm. Die Frau hätte nicht richtig klar gehandelt. Ja, das sagen Psychologen dann immer. Aber irgendwann ist auch Schluss mit Psychologie. Da muss man auch mal werten und zornig sein. Ja, sehe ich auch so. Und ich... Ja, sie hat auch... Ja, sie haben erst damit abgeschlossen, wenn sie ihrer Ex-Frau verzeihen können. Ich kann der Frau nie verzeihen. Nein. Würde ich nie verzeihen. Nein, das ist auch Quatsch, ist das. Also mit Verlaub. Sowas hat mir eine Psychologin gesagt. Ja, ich weiß, ich kenne das. Deine Ex-Frau hat auch nichts hinterlassen. Irgendeine Erklärung, gar nichts. Das Einzige, was ich im Nachhinein erfahren habe, weil die waren in diesem MSN-Messenger, die er da gibt. Von Windows. Und da hat sie reingeschrieben, wohl als Statusnachricht, heute mein letzter Tag in MSN. Ja, und da hättet ihr doch schon wach werden müssen. Vielleicht diese Nachricht war doch eigentlich ein Hilfeschrei nach außen. Was meinst du, wen meinst du mit ihr? Wen meinst du mit ihr? Ihre angeblichen Freunde, weil ich habe mich ja hinterher auch schlau gemacht. Ich habe ja da auch im Netz mal ein bisschen recherchiert, wo die sich da rumgetrieben hat und alles. Und im Nachhinein habe ich so vereinzelt Leute kennengelernt, die mit ihr befreundet waren. Und die haben mir dann gesagt, was sie für eine Statusnachricht da reingeschrieben hat. Vielleicht da hättet ihr reagieren müssen. Ja, aber weißt du, was man ins Netz alles für einen Quatsch schreibt, das nimmt man ja alles gar nicht mehr so richtig ernst, wer da was reinschreibt. Und ja, weil sie war wohl eine absolute Frau, die dann jeden Tag im Internet rumkursiert ist. Wie war dein Verhältnis zu deinen beiden Kindern, 12 und 13 Jahre alt? Ja, also mein Sohnemann, der war ein absoluter Papa-Sohn. Der ist mit mir sogar 3 Wochen durch Europa im LKW gefahren. Mhm. Meine Tochter, die war mehr oder weniger so ein Mama-Kind, aber mit ihr hatte ich auch keine Probleme. Mhm. Wenn sie bei mir waren, da war dann eine kleine Zicke, weil sie wollte immer mehr haben als alle anderen. Mhm. Aber gut, so sind Mädchen in dem Alter meistens. Mhm. Wer hilft dir bei dem Verarbeiten? Du hast gerade von einem Psychologen gesprochen, der dir nicht groß weiterhilft. Wer versucht dir zumindest zu helfen? Ich war in der Klinik für 3 Monate. Nach der Klinik hat man mich einfach quasi auf der Straße stehen lassen und hat mir nicht weitergeholfen. Das heißt, du stehst jetzt auch alleine da? Ich war jetzt wieder mit meinem Hausarzt gesprochen, habe ihm das jetzt auch gesagt, weil ich bin umgezogen, weil ich konnte einfach nicht mehr in Bottrop wohnen, wo meine Kinder auch beerdigt sind, wo meine Geschwister mit den Kindern wohnen. Wenn man jeden Tag dann sieht, dass die Geschwister glücklich mit ihren Kindern sind, das reißt einen richtig runter. Und dann habe ich nur gesagt, ich muss da raus, weil sonst passiert noch ein Unglück. Lieber Wolfgang, mir läuft auch gerade die Zeit ein bisschen weg hier. Ja. Ich möchte, dass mein Psychologe, das ist ein guter Psychologe, der hier bei mir arbeitet, überhaupt das Team, dass der jetzt mit dir mal ein paar Worte spricht. Vielleicht können wir dir ja doch noch einen guten Tipp geben, was du tun solltest, dass du Hilfe brauchst. Ich glaube, das steht außer Zweifel. Ja. Ich glaube, kein Mensch kann so etwas alleine verkraften und verarbeiten. Und es gibt ja auch gute Psychologen und auch gute Therapien, die gerade in solchen traumatischen Situationen einem Menschen helfen können. Wir versuchen unser Bestes. Dafür bitte ich dich aufzulegen, Wolfgang, und wir melden uns gleich. Ja, danke. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen und viel Kraft. Sehr, sehr, sehr viel Kraft. Danke. Auf Wiederhören. Und mach weiter so, Tim. Dankeschön, Wolfgang. Tschüss. Bitte. Tschüss. Und um 1.49 Uhr geht's weiter mit Johanna. Und Johanna ist 59. Guten Morgen, Johanna. Guten Morgen, Domian. Ich danke, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Zu unserem ernsten Thema. Ja, Mein Mann ist mit 55 Jahren 2007 im Januar an Lymphdrüsenkrebs gestorben. Ich selbst bin Morbus Bechterew-Patient, habe Morphium. Dummen, ich weiß nicht, wie ich das verkraftet, verarbeitet, beziehungsweise wie ich das alles überstanden habe in der Zeit, in der er in der Klinik und auch in der Hospiz war. Aber man entwickelt Kräfte. Wahnsinn. Wahnsinn. Du warst damals auch schon schwer erkrankt. Richtig. Ich bin jetzt immer noch erkrankt. Das heißt, noch stärker erkrankt, weil ich mehr unter Morphium stehe. Ne? Sagst du vielleicht ein paar erklärende Sätze zu deiner schweren Erkrankung? Das ist, auf gut Deutsch sagt man, Verkrümmung der Knochen. Und das heißt, dass der Oberkörper sich wirklich nach unten neigt. Das heißt, ich kann nicht mehr gerade stehen. Das heißt, diese Krankheit ist mit großen Schmerzen verbunden. Sie ist nicht therapierbar. Nein, eigentlich nicht. Man sagt, man sollte sie mit Sportbewegungen in Bewegung halten. Aber wenn man so unter diesen Schmerzen leidet, dann ist das kaum machbar. Kann man an dieser Erkrankung auch versterben? Kann man, ja. Was passiert dann, wenn man durch diese Erkrankung verstirbt? Das ist eine Immunkrankheit und der Körper zerfällt. Der Körper hat keine Widerstandskraft mehr. Das heißt ganz einfach, von Zeit zu Zeit habe ich ganz, ganz, ganz viele Erkältungskrankheiten. Lungenentzündung. Ich hatte jetzt erst eine doppelseitige Lungenentzündung und also man hat keine Abwehrstärke. Sowas könnte dann schon zum Tod führen. Jetzt hast du diese schwere Erkrankung, die du uns jetzt etwas erklärt hast, damals gehabt, 2007, als dein Mann verstorben ist. Wo ist dein Mann verstorben? Hast du ihn gepflegt? Ich habe meinen Mann hier zu Hause gepflegt, obwohl ich selbst, es hört sich ungeheuerlich an, aber ich selbst habe die Pflegestufe 2 und habe diese Kraft noch aufgebracht. Wir hatten auch einen Pflegedienst, aber trotz alledem war ich ja in der Nacht für ihn da. Und dann kam er 2006 im Dezember Heiligabend ins Krankenhaus, obwohl er immer so gerne einen Tannenbaum geschmückt hat, aber das war ihm nicht mehr gegeben. Er kam ins Krankenhaus und ich dachte schon, die Nacht würde er nicht mehr überleben. Er hat sich aber sehr, sehr gut erholt nochmal. Im Krankenhaus selbst merkte man aber auch, dass er austherapiert war. Ja. Er bekam so einen hohen Morphiumbedarf, dass er wirklich austherapiert war. Ist er dann wieder zurück nach Hause gekommen? Nein, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ehrenamtlich in der Hospiz hier in Hamburg im Leuchtfeuer arbeitet. Und daraufhin habe ich mich dort an dieses Hospiz gewandt und das ging auch relativ schnell. Wie lange hat er dann in dem Hospiz gelegen? Leider nur noch 3 Tage. Ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Domian, diese 3 Tage, das waren 3 Tage, die wir miteinander geweint, gelacht und gesprochen haben ohne Ende. Ohne Ende. Glaubst du, dass die Atmosphäre des Hospiz dazu beigetragen hat? Ja. Dass ihr so gut dann nochmal diese 3 Tage habt verleben können. Ja, ich glaube, zu Hause wäre uns das nicht so leicht gefallen. Und schon gar nicht in einer Klinik. Richtig, genau, in der Klinik gar nicht. In der Klinik ist er zeitweise auch weggelaufen, weil er verwirrt war und sich nicht mehr ausgekannt hat. In der Hospiz ist er in diesem Zimmerlein geblieben, weil er sich dort auch wohlfühlte. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und er wusste, ich komme. Er hat es gefühlt, wann ich komme und ich habe dann auch in der Tür gestanden und dann war alles gut. Ich sag mal noch dazu, als er gefühlt hat, das heißt, er konnte sehr, sehr schlecht Abschied von mir nehmen, weil er ja wusste, wie krank ich bin. Weil er dich auch nicht im Hinterkopf allein lassen war wollte. Immer, ich möchte dich nicht alleine lassen. Das glaube ich. Was geschieht mit dir? So, und ich habe dann eines Tages wirklich, also über Nacht dann den Gedanken gefasst und habe gesagt, du musst mit ihm reden. Das habe ich dann schweren Herzens getan, mit einem Lächeln im Gesicht, obwohl mir die Tränen sonst wo standen. Was hast du ihm gesagt? Und habe dann zu ihm gesagt, bitte lass los. Du weißt, es ist keine Chance mehr da. Du bist so erkrankt, dass du gehen musst. Bitte lass los. Mach dir keine Gedanken, irgendwie, wir sind sehr gläubige Menschen, irgendwie geht das Leben weit, ich werde schaffen. Glaubst du, dass ihm das geholfen hat? Ja. Das glaube ich auch. Ja. Ja, das glaube ich auch. Dann, als ich mich verabschiedet habe, an dem Nachmittag hat er im Sessel gesessen, hat gelächelt, hat mir zugewunken und hat zu mir gesagt, ich liebe dich, mein Engel. Mhm. Das waren die letzten Worte, die ich von ihm hörte. Das ist sehr traurig, aber es ist auch sehr schön, dass er sich so hat von dir verabschieden können und dass er so einen wunderbaren Satz hat zum Schluss zu dir sagen können. Ja. Finde ich ganz toll. Finde ich sehr rührend und ganz toll. Den nächsten Tag drauf, als ich kam, konnte er schon nicht mehr sprechen. Mhm. Da hatte er schon diesen scheuenschen Atem. Das heißt ganz einfach, dass dann wirklich auch gar nichts mehr geht. Ja. Dann ist der Arzt gekommen, mit dem ich sehr, sehr gut harmoniert habe. Und der hat gesagt, Frau Nielsen, ich werde Ihnen jetzt ganz eindeutig so viel geben, dass er wirklich hinübergleitet. Mhm. Dass er das nicht mehr spürt. Ich habe dann wirklich von einem Nachmittag um 2 Uhr bis abends um 20 Uhr, als er um 20 Uhr verstarb, auf ihm, so neben ihm, auf ihm gelegen, habe ihm meine Hand gegeben. Er hat mich auch verstanden, denn ich habe gesagt, wenn du mir irgendein Zeichen geben möchtest, bitte drücke meine Hand. Mhm. Das hat er immer wieder getan, immer wieder. Ich habe geredet. Viele Freunde standen neben mir, die haben gesagt, meine Güte, Mädel, wie machst du das? Ich glaube, du hast genau das Richtige gemacht. Mhm. Und wie gesagt, in all der Traurigkeit hat es so ein schönes Gefühl. Ich sehe ihn da sitzen und diesen Satz zu dir sagen. Das finde ich ganz toll. Richtig, genau. Johanna, ich merke aber trotzdem, es sind schon viele Jahre jetzt her, aber dass du immer noch auch sehr angeschlagen bist. Es hängt sicherlich auch mit deiner Erkrankung zusammen. Deswegen werden wir dich jetzt auch nochmal zurückrufen. Das möchte ich sehr auch gerne. Auch mit dieser Themenwoche. Die Themenwoche ist mir auch sehr, sehr nahe gegangen. Genau, das. Ich wollte noch mal ganz kurz was dazu sagen. Er hatte durch diesen Lymphdrüsenkrebs, den er hatte, war das eine Auge schon gänzlich zu und sehr, sehr aufgeschwollen. Den nächsten Tag, als wir zu ihm kamen, noch einmal ein Vater unser gebetet haben und neben ihm standen, war diese Gesichts Lähmung, diese Schwellung gänzlich weg. Sehr schön. Das ist eine gute Erinnerung. Liebe Johanna, jetzt rufen wir dich gleich nochmal an und ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und alles Gute und schön, dass wir beide uns haben unterhalten können. Ich danke dir. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier habe ich noch den Heribert. Heribert ist 58. Guten Morgen, Heribert. Hallo, Jürgen. Heribert, auch noch zu unserem Thema. Ganz viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ich freue mich, dass du da bist. Auch noch zu unserem Thema, zu eurem Thema, Sterbebegleitung. Wir haben einen Hund, der in der Sterbebegleitung tätig ist. Ein Hund? Ein Hund, ein Labrador, der über mehrere Jahre zum Sterbebegleiter ausgebildet worden ist und heutzutage in Hospizen, in Kliniken, in Demenzhäusern, wo schwerstkranke, dementkranke, die werden das letzte Stückchen von uns oder beziehungsweise von dem Hund begleitet. Das heißt, der Hund geht dann an, ihr geht mit dem Hund an das Sterbebett. Oder der Hund liegt im Sterbebett. Der liegt im Sterbebett mit. Das ist die Sache daran, dass er aus dem Sterbebett mit dem Menschen, der in der Sterbephase liegt, arbeitet, mit dem spielt, dem Wärme gibt und einfach ruhig ist. Finde ich extrem toll und beeindruckend. Nur, es muss doch gewährleistet sein, dass der Sterbende auch wirklich das wollte und Hunde mochte. Es ist so, dass wir uns vorher lange mit den Angehörigen es ist so, den Dementkranken, der vielleicht diesen Prozess über Jahre mitmacht, der ist schon ein kleines bisschen konform mit dem Hund. Mhm. Das heißt also, der arbeitet schon mit dem Hund und zum Schluss geht der Hund dann auch mit ins Bett und begleitet ihn bis in die letzte Tolle Minute Sache. Hinein. Tolle Sache. Und gibt ihm da die Wärme, die man irgendwo von seinem Angehörigen. Also, ich muss dich leider unterbrechen, die Sendung ist rum. Aber sehr, sehr schön, dass du uns das noch erzählt hast. Habe ich noch nie gehört, sowas. Vielen, vielen lieben Dank und alles Gute dir. Tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da, ohne das Thema Tod morgen.